Hallo, ich bin Paul van Dyk und ich lege gerade auf bei den Berlin Masters Live of Fritz. Gute Nacht, liebe Hörer. Wird Zeit, dass ich mich mal kurz zu Wort melde. Wird nicht lange dauern, keine Panik. Ja, hier ist Fritz und die Live-Übertragung. Der Berlin Masters, Paul van Dyk und Westbam. Gerade jetzt in der Arena in Treptow. Im Moment legt Paul van Dyk auf. Paul. Die Jungs wechseln sich im 90 Minuten Takt ab. Paul hat um 1 angefangen. Ja, bis 6 Uhr sind wir drauf. Mein Name ist André Langenfeld. Ich bin eigentlich nur für den Fall, da dass irgendwas schief geht, die Leitung zusammenbricht. An was Schlimmeres will ich gar nicht denken. Ja, und dann kommt Musik hier aus dem Sender. Aber das wird nicht passieren. Wir sind ja Profis. Hallo Leute, hier spricht DJ Westbam und ihr hört gerade PVD hier in der Arena live auf Radio Fritz. Paul van Dyk und Westbam. Berlin Masters.